Zweitens, das Moment der Möglichkeit als Beweismittel. Selbst unsere Historiker alten Stils, die bekanntlich auch heute noch bei ihren Quellenuntersuchungen prinzipiell die altehrwürdige relativistische Mönchsmethode handhaben, können im Eifer der Kritik nicht immer umhin, gelegentlich auch einmal die absolute Methode zur Unterstützung heranzuziehen. Wenn man, wie fast regelmäßig, mit der bisherigen üblichen Methode gründlichst festgefahren ist, dann muss schon einmal die sonst gar nicht geschätzte absolute Methode den Retter aus der Not spielen. Immer dann, wenn man in dem ungeheuren Gestrüpp der sich widersprechenden Quellenaussagen mit der alten Methode nicht mehr vorwärts kommen kann, bequemt man sich, es auch einmal mit der Erfahrungsmethode zu versuchen. Aber nur bei geschichtlichen Kleinigkeiten lassen unsere Historiker die absolute Kritik zur Sprache kommen. Niemals werden es die Fachleute wagen, etwa ein historisches Generalproblem durch methodische Anwendung der Erfahrung zu erörtern und zu lösen. Das ist der Unterschied zwischen den Relativisten und mir. Ich lasse die relative Methode nur als Vorstufe zur vorläufigen Orientierung über das Quellenmaterial gelten und verwende als kritisches Prüfungsmittel zwecks Ermittlung der Echtheit grundsätzlich und an jedem Punkte, im Großen wie im Kleinen, die absolute Methode. Jene dagegen arbeiten grundsätzlich mit ihrer Relativmethode und nehmen nur gelegentlich und nur im Kleinen als letzte Rettung Zuflucht zur absoluten Kritik. Wie lautet doch die absolute Fragestellung? Sie lautet, ob etwas psychologisch möglich sei. Über Möglichkeit und Unmöglichkeit aber entscheidet die lebendige Erfahrung. Ich stelle zwei Grundsätze auf. Erster Grundsatz: Die aufgrund objektiver Erfahrung erwiesene psychische Möglichkeit eines Faktums kann niemals die tatsächliche Wirklichkeit eines angeblich historischen, gleichartigen Faktums beweisen. Die erwiesene Möglichkeit beweist lediglich, dass das betreffende Ereignis auch unter den nämlichen Umständen in der Vergangenheit möglich gewesen wäre. Zwischen historischer Möglichkeit und Wirklichkeit liegt aber eine tiefe Kluft. Selbst wenn die Möglichkeit eines berichteten Faktums zugestanden werden muss, ist es unabweislich, den Beweis dafür, dass das Faktum sich ehemals und wirklich zugetragen hat, mit historisch-kritischen Mitteln erst noch zu erbringen. Der Nachweis der bloßen Möglichkeit stärkt lediglich subjektiv den Glauben an die Tatsächlichkeit des angeblich historischen Vorganges, ersetzt aber niemals den immer noch ausstehenden objektiven Beweis für die tatsächliche Wirklichkeit im berichteten Spezialfalle. Anders verhält es sich dagegen mit dem zweiten Grundsatz. Wird durch objektive Erfahrung sicher erwiesen, dass ein vermeintliches psychologisches Faktum absolut unmöglich ist, so folgt aus solcher Feststellung, dass das fragliche Faktum in jedem Falle, auch in allen früheren Fällen, unmöglich gewesen ist. Das heißt, dass das berichtete angebliche Vorkommnis niemals historische Tatsache gewesen sein kann. Der Schluss von der Erfahrungsunmöglichkeit auf historische Unmöglichkeit ist unmittelbar und zwingend. Es haben übrigens schon Arthur Drews und van den Berg von Eisinger Veranlassung gehabt, die theologischen Forscher besonders hinsichtlich der biblischen Wunderberichte auf den ersten Grundsatz der absoluten Kritik aufmerksam zu machen. Sogar ein Theologe, P. Kaiweit, hat hier die Sachlage richtig erkannt, wenn er schreibt: Wenn zum Beispiel etwa die systematische Theologie die Möglichkeit des Wunders zugeben müsste, so dürfte darum im besonderen Falle die historische Theologie nicht sagen, das Wunder ist möglich, also ist dies besondere Wunder, das erzählt wird, wirklich. Das wäre nichts als ein falscher Schluss. Drittens, das Moment der Unerfindbarkeit als Beweismittel. A. Der von Kaiweit zitierte Scheinbeweis, dessen Naivität allerdings nicht immer ganz offen am Tage liegt, erfreut sich bei Kritikern der neutestamentlichen Geschichte großer Beliebtheit und begegnet uns in Einzelheiten fast auf jeder Seite ihrer Erörterungen. Der höchst leichtfertige Schluss, Unerfindbar und daher historisch echt grassiert vornehmlich in Verbindung mit dem Vordersatze, weil das betreffende Ereignis so anschaulich geschildert ist. Anschaulichkeit setzt bei vielen Forschern an sich und rein automatisch mit Erlebnis und Augenzeugenschaft des Berichteten oder mindestens Lokaltradition als Vorlage voraus. Was so ungemein anschaulich und mit konkreten Einzelheiten geschildert ist, so meinen diese Forscher, das kann nicht aus den Fingern gesogen sein. Besonders imponiert immer wieder als Echtheitscharakteristikum die Angabe von Namen und Daten. Beispielsweise sind fast alle Kritiker von der Echtheit fasziniert, wenn sie in der Apostelgeschichte die konkrete Angabe finden, Petrus habe in Joppe bei einem Gerber Simon in einem Hause nahe am Meere gewohnt. Als ob historisierende Dichter nicht mit Leichtigkeit konkrete Namen und Daten erfinden könnten. Sie sind, wenn sie der Mit- oder Nachwelt ihren Roman als wirkliche Geschichtserzählung unterzuschieben beabsichtigen, sogar zu konkreten Mitteilungen aller Art gezwungen, wollen sie ihrer Dichtung den Anschein der geschichtlichen Echtheit verleihen. Haben denn die betreffenden gelehrten Theologen noch keine Bücher gelesen, die der Volksmund Romane zu nennen pflegt? Ersichtlich geht doch ihre wunderliche Meinung dahin, es wäre unmöglich, dass auch Dichter konkrete Schilderungen von Ereignissen, die wie Augenzeugenberichte wirken, einfach erfinden können. Natürlich halten mir nun die Theologen vor, mit den geschichtlichen Büchern des Neuen Testamentes sei das ganz etwas anderes. Die vier Evangelien und die Apostelgeschichte seien eben keine Romane, sondern Geschichtsbücher. Frage ich nun, woraus muss man denn schließen, dass beispielsweise die Apostelgeschichte ein Bericht über wirkliche Geschehnisse, über echt historische Fakten ist? So bringen es jene Forscher fertig zu antworten, unter anderen Indizien beweisen dies gewisse höchst anschauliche Züge, die nur auf Augenzeugenberichte zurückgehen können. Die Herren drehen sich im Kreise und merken es nicht. Die eigentlich geschichtlichen Stücke, so versichert uns T.H. Zahn mit rührender Naivität, sind durch Ortsangaben, durch Personennamen, durch schwer zu erfindende Charakterzüge, durch echt israelitische Färbung gegen den Verdacht späterer Erfindung gesichert. Die Vertrauensseligkeit geht manchmal so weit, dass Theologen die Mühsal einer Orientreise auf sich nehmen, um sich durch unmittelbare Anschauung des palästinensischen Milieus von der tatsächlichen Echtheit der biblischen Erzählung an Ort und Stelle zu überzeugen. Mit dem besten Willen kann man es nicht mehr ernst nehmen, wenn der Archäologe E. Curtius, um die Rede des Paulus in Athen als echt zu erweisen, obwohl sie von den meisten theologischen Kritikern für dichterische Komposition erklärt wird, unter anderem ausruft, man muss in Athen zu Hause sein, um den Bericht recht zu verstehen.